Aufgabe 18. Gleich meldet sich Herr Krämer von der Firma Sondi. Tragen Sie bitte Ihr Anliegen vor und reagieren Sie auf seine Aussagen. Tragen Sie bitte Ihre Redebeiträge in die Leerzeilen ein. Sie haben dafür 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie ein Muster für Ihren Redebeitrag. Dann geht das Gespräch weiter und Sie reagieren wieder auf die Aussagen von Herrn Wirth. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Firma Sondi, Beschwerdestelle. Mein Name ist Krämer. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Herr Krämer. Mein Name ist Wirth. Ich möchte mich über eine falsche Lieferung beschweren. Es geht um einen Staubsauger. Das klären wir. Ich habe hier das passende Formular. Helfen Sie mir bitte, das auszufüllen. Die Unterlagen gehen dann an die zuständige Stelle und die Angelegenheit wird schnellstens bearbeitet. Also, es geht um einen Staubsauger? Die Antwort könnte lauten: Ja, es geht um einen Staubsauger Modell SH80. Nicht FH80 in der Farbe Rot und nicht Orange. Modell FH80, das habe ich notiert. Aber das ist ja das bessere Modell. Möchten Sie es nicht behalten? Die Antwort könnte lauten: Nein, ich möchte lieber das bestellte Modell. Außerdem habe ich es im Juni bestellt und es ist erst nach 2 Monaten angekommen. Gut, ich notiere das. Können Sie mir bitte noch das genaue Bestelldatum und die Rechnungsnummer angeben? Die Antwort könnte lauten: Ja, ich habe den Staubsauger am 17.06. bestellt und die Rechnungsnummer ist KRE 270418. Das habe ich notiert. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten sehr. So etwas kommt normalerweise nicht vor. Die Antwort könnte lauten: Könnten Sie mir wegen der Lieferverzögerung einen Rabatt auf den bestellten Staubsauger gewähren? Einen Moment, da muss ich kurz meinen Kollegen fragen. Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von 10% einzuräumen. Wir möchten Sie als Kunden natürlich zufriedenstellen. Die Antwort könnte lauten: Sehr gut. Und wann wird der bestellte Staubsauger nun endlich geliefert? Können Sie mir ein genaues Datum nennen? Der wird innerhalb von 2 Tagen per Expresslieferung kommen. Das verspreche ich Ihnen.